Thank you. Thank you. Welten, an den Ecken deiner Welt. Es ist immer das Gleiche und niemand stellt die Weiche. Denn am Steuer seines Lebens lenkt man doch meist vergebens. Thank you. Thank you. Okay. Thank you.